Ihr lieben Kinderlein, der Märchenonkel Bauchsche erzählt euch jetzt ein Märchen, das ihm einst ein großer Mann erzählte, so groß, mit einem langen Bart und zwei kleine Löckchen auf jeder Seite. Es war einmal eine große Wüste und da standen drei Bäume, da, da und da. Und ein kleines Bächlein floss darunter. Das ist das Bächlein. Eine kleine Antilope hüpft durch die Wüste und trinkt an dem Wasser. Das ist das Wasser. Zwischen den drei Bäumen, da, da und da. Plötzlich in der Ferne der Schrei eines wilden, bösen Löwen. Doch die kleine Antilope lässt sich nicht stören und dringt seelenruhig weiter an dem Wasser. Zwischen den drei Bäumen, da, da und da. Doch der Schrei des wilden, bösen Löwen kommt jetzt beängstigend näher. Und mit einem baldigen Satz springt er durch die Wüste. Doch die kleine Antilope springt ruhig weiter an dem Wasser. Zwischen den drei Bäumen, da, da und da. Doch plötzlich spitzt sie ihre Ohren und springt mit ihren langen Beinen in das sichere Wasser hinein. Der wasserscheue Löwe, der ihr natürlich nicht folgen will, steht vor dem Tümpel und brüllt dreimal ganz laut und kräftig folgendermaßen. Dann begibt er sich zurück zu seiner Familie. Und wer das nicht glaubt, ihr lieben Kinderlein, drei Bäume stehen heute noch da. Da, da und da. Und Ruhe kommt wieder über die weite Wüste. Gute Nacht, ihr lieben Kinder. Gute Nacht. Das war das Märchen von den drei Bäumen. Gute Nacht.